Ja, so wie der Santa Frujan. Santa Frujan. Ach, wie war gleich dein Name? Sankt Aphrodisius, als Bischof von Béziers, mir schlug der Mob den Kopf vom Rumpf im Place Saint-Cyr. Das, was ich tat, hat mich zum Märtyrer gemacht und mir den Tod gebracht, doch ich würd's wieder tun. Nochmal. Maria, Kind und Mann, ich nahm mich ihrer auf der Flucht nach Ägypten fand mich das heilige Paar und ich verbarg sie, obwohl es verboten war. Ihr Leid ließ mich nicht ruhen, du solltest nun dasselbe. Aber selbst wenn ich da hinausginge, wie soll ich sie finden? Sie hat ja doch das Amulett gegeben. Trägst du dies geflochtene Band? Hast du die Stadt in... Doch, was ist das? Ein Netz und ein Stein? Das bedeutet gar nichts. Doch ein Hinweis ist wohl in dem Ding versteckt. Ein geheimes Symbol, das man nur schwer entdeckt. Denk Quasimodo! Los, das Rätsel! Frag, siehst du drin irgendwas, das du schon mal sahst? Schon mal sahst, ja. Moment, ich kenne das. Ja, dieser Strang ist ein Weg, das ist ein Tor. Dieser Stein hier ist bestimmt der Hof, den sie beschwor. Das ist es, Quasimodo, du scheinst zu verstehen. Dieses Ding ist ein Plan. Schaut von Paris, wie hier vom Turm gesehen. Ja, der Plan von Paris, wie wir es sehen. Also gut, ich mache es. Wenn es dunkel wird, gehe ich raus. Ich finde Esmeralda und bring sie zurück. Ja! So wie ein Engel Josef warnte insgeheim. Helf ich Esmeralda, ich werd ihr Engel sein. Ich geb ihr eine Zuflucht, schütz sie ganz allein, weil sie auf mich baut, beinahe wie eine Braut. Die Heilige aus Stein, stark nur für sie allein. Zigeunermädchen! Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Frollo! Verband notwendig! Still! Tut mir leid! Quasimodo! Wer ruft da? Still! Zusammen! Quasimodo! Nein, du so! Ich habe etwas gehört. Warst du das? Ja, Meister! Mit wem hast du gesprochen? Nur zu meinem Freund! Nein! Deine Freunde. Ereignisvoller Tag, nicht wahr? Ja, und die Nacht auch. Ja, die Feuer. Unvermeidbar leider. Zum Glück warst du hier oben außer Gefahr. Ich werde heute nur kurz bleiben können. Geschichte! Was? Geschichte! Eine Geschichte von dem Sankt Afro... Oh, Geschichte von Sankt Afrojan! Geschichte von Sankt Aphrodisi! Los, hier. Gut gemerkt. Aber du scheinst mir ein bisschen durcheinander. Beunruhigt dich irgendwas, mein Junge? Beunruhigt ich? Nein, nein.